Auch die Flammen waren weg, genauso wie die brennenden Schlangen. Übrig geblieben war nur der Petroleumgestank und zwei blaue Shorts, die langsam auf das Ufer zutrieben. Ich nahm den Schlangenstock, fischte sie raus und schleuderte sie weit in den Golf. Und wieder knackte es im Rücken. Ich beugte mich vor, um die Wirbelsäule zu besänftigen. Als ich mich aufrichtete und über den Daylight Pass blickte, sah ich dort sehr viel mehr als eine geflutete Salzwiese. Vor mir lag Dumaki. Die Insel wirkte so real wie die Hand, die sich aus der Wanne voller Schlangen erhoben hatte, oder diese grauenhaften Mischwesen im Gästetrakt. Ich erblickte Palmen und ein pink angestrichenes Haus auf Pfählen, und ich sah einen Mann. Er war hochgewachsen und trug Jeans und ein schlichtes weißes Baumwoll-T-Shirt. Er winkte mir zu. »Mein Gott, was bist du gewachsen?« sagte Donna kurz vor ihrem Tod. »Schau nur, wie groß du bist!« Ich winkte zurück und bildete mir ein, dass ihm ein Lächeln über das Gesicht huschte, aber genau konnte ich das nicht erkennen. Ich hatte Tränen in den Augen, die flüssige Prismen bildeten und das Sonnenlicht vervielfachten. Kaum hatte ich die Tränen weggewischt, war Dumaki verschwunden und der Mann ebenso. Letztlich hatte es mich nur 10 Minuten gekostet, den Kinderwagen bis ans Ende des Kies zu schieben, vielleicht auch 15. Für einen Blick auf die Uhr war ich zu beschäftigt gewesen. Der Rückweg zum Pavillon auf dem Plankenweg dauerte ein Vielfaches, da mein Rücken mir zunehmend Probleme bereitete. Unterwegs entledigte ich mich zudem allem, was ich am Leib trug, streifte die Handschuhe ab, zog das Sweatshirt aus, schüttelte die Gummistiefel ab und musste mich dann umständlich in den Sand setzen, um auch die Jeans loszuwerden. All das war zwar nicht so schmerzhaft wie das Gehen, tat aber trotzdem ordentlich weh. Erst recht das Aufstehen, doch danach fühlte ich mich irgendwie erleichtert. Auch das schreckliche Rattern meiner Gedanken hatte aufgehört, wofür ich im Gegenzug die Rückenschmerzen, die bis zum heutigen Tag anhalten, gern in Kauf nahm. Den restlichen Weg ging ich nur mit meiner Unterhose bekleidet. Zu Hause fand ich in Gregs Hausapotheke eine Packung Paracetamol und schluckte 3 Tabletten. Sie schalteten die Schmerzen nicht ab, aber dämpften sie immerhin etwas. Ich schlief volle 4 Stunden, einen traumlosen, gesegneten Schlaf. Beim Aufwachen war mein Rücken so steif, dass ich erst einen Plan machen musste, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, um mich hinzusetzen, die Beine aus dem Bett zu schwingen und aufzustehen. Ich nahm eine heiße Dusche, was es etwas besser machte, aber das Abtrocknen ging nicht einmal ansatzweise, weswegen ich auf die Verdunstungsmethode auswich. Unten in der Küche, nach einem quälend mühsamen Abstieg, wollte ich erst Perry anrufen, verwarf den Gedanken aber schnell. Ich wollte diesen Kerl einfach nicht sprechen. Donna hätte gesagt, solche Wichtigtuer brauche ich so dringend wie den beschissenen Mann im beschissenen Mond. Stattdessen rief ich Zane an. Er fragte, was er für mich tun könne, und ich sagte, ich wolle einen vermissten Kinderwagen melden. Oder hat irgendwer auf dem Revier, Perry vielleicht, beschlossen, den Kinderwagen letztlich doch sicherzustellen? Meines Wissens nicht. Aber ich kann gern nachfragen und ruf dann zurück. Was er schließlich auch tat. Er berichtete, dass niemand im Revier den Kinderwagen abgeholt habe, dafür, so Zane, gebe es eigentlich auch keinen Anlass. Worauf ich sagte, dann hat ihn wohl der Spaßvogel, der ihn vorher 2-mal hier abgestellt hat, zurück zum Haus von Ellie Bell gebracht. Dem konnte sich Zane nur anschließen, und damit endet die Geschichte um den verfluchten Kinderwagen.